لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، wir machen weiter mit dem Unterricht von Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir haben, barakallahu fikum, mit der zweiten Phase angefangen, und zwar mit der Phase von Medina. Voriges Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Moschee gebaut hat. Und heute sprechen wir, barakallahu fikum, über die Lage in Medina, politisch gesehen und natürlich auch gesellschaftlich. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن حالة المدينة ومن كان يسكن المدينة. الذين سكنوا المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولا المهاجرون، وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، وتركوا كل شيء، تركوا الأهل والأولاد والدور والمال، وفعلوا ذلك مرضاة لله سبحانه وتعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة فرضا، كانت فرضا واجبا على المسلمين من أهل مكة. لماذا؟ لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بكل شيء، ولم يعذر إلا المستضعف الذي ما وجد أن يهاجر، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن بارك الله فيكم، هؤلاء المستضعفون الذين ما يجدون حيلة وما يجدون طريق أن يهاجروا، هؤلاء ما كان يعذروا، أما البقية فكان واجب عليهم أن يهاجروا. وأما بعد فتح مكة فأصبحت الهجرة ليست واجبة، وإنما أصبح المكوث واجب، لا هجرة بعد الفتح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المهاجر الذي يحج أو يعتمر فكان يقيم في مكة ثلاثا بعد قضاء النسك ويغادر مكة. وطبعا المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة وهي دار الهجرة، وعاشوا في المدينة، وكان في أول الأمر أصيبوا بحمى، حمى المدينة، وبارك الله فيكم المدينة كانت حرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، حرم مثل تحريم مكة، فما يقطع من شجرها وما يقتل صيد المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه بالمكث في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استطعتم أن تموتوا فموتوا في المدينة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة بارك الله فيكم يعني تنفي خبثها كما ينفي النار كير أو الكير خبث الحديد. هذه الطائفة الأولى وهم المهاجرون. بارك الله فيكم. Wenn wir über die Lage von Medina sprechen, erstmal müssen wir wissen, wer in Medina lebte, wer gelebt hat in Medina. Und zwar, es gab verschiedene Gruppen, die in Medina gelebt haben. Erstens Al-Muhajirun. Al-Muhajirun, die sind die Auswanderer, die von Mekka auswanderten nach, oder die von Mekka nach Medina auswanderten. Diese Leute, die waren Mekkaner. Und die kamen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach Medina. Sie haben alles verlassen, sie haben ihr Vermögen, ihre Häuser, ihre Familien, alles in Mekka verlassen. und sie kamen wegen Allah subhanahu wa ta'ala und wegen Folgen von seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Leute natürlich haben eine große Bedeutung in unserer Religion, Al-Muhajirun. Hier musste man auch etwas verstehen, und zwar am Anfang war die Hijra Pflicht, also die Auswanderung war Pflicht für die Leute, außer diejenigen, die überhaupt keine Möglichkeit haben, Hijra zu machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa, der Ayat 97 bis 99 das erklärt hat, dass diejenigen, die kein Hijra gemacht haben und diese sterben, die gehen ins Paradies, die gehen in die Hölle, Entschuldigung. Diejenigen, die keine Auswanderung gemacht haben, die waren imstande, Auswanderung zu machen. Außer diejenigen, die natürlich keine Möglichkeit gehabt haben, ob Frauen oder Männer und so weiter, die könnten das nicht tun, dann Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihnen, vergibt ihnen. Al-Muhajirun kamen nach Mekka natürlich, nach Medina, Entschuldigung, von Mekka. Und später, als die Muslime Mekka befreit haben von Schirk, dann war die Hijra von Mekka nicht mehr. Das heißt, man darf nicht mehr von Mekka auswandern. Und man muss in Mekka sozusagen, man sollte in Mekka bleiben, da braucht man nicht auszuwandern. Und wenn jemand, der auswanderte, nach Mekka zurückkommt, dann bleibt er 3 Tage nach der religiösen Rituale. Also wenn man pilgert oder so, da bleibt man nur wenige Zeit und dann kehrt man zurück. Natürlich, barakallahu fikum, auch Al-Medina war für sie am Anfang war für sie schwer. Und die Sahaba, die haben eine Krankheit bekommen, weil sie in Medina waren. Später hat der Prophet Muhammad sallam für sie Bittgebet gemacht. Und Al-Medina ist auch Haram. Ist auch Haram. Es gibt bestimmte Handlungen, die man in Medina nicht tun darf. Wie zum Beispiel Bäume schneiden oder fällen. Man darf nicht in Medina sowas tun. Man darf keine Tiere in Medina jagen. Man darf das nicht. Genau wie Mekka. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich verbiete auch, sowas zu machen in Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer von Medina gut gesprochen für seine Gefährten Al-Muhajirun, damit sie dort bleiben. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn man sterben in Medina sterben könnte, sollte man das tun. Nicht, dass man Selbstmord begeht, aufpassen. Sondern das bedeutet hier, wenn man dort leben kann und bleiben kann, bis man stirbt, dann ist das besser. Und Al-Medina, die reinigt sich von Heuchlerei und von schlechten Leuten, wie Feuer, wenn man Schmelze tut, damit das Eisen oder Metall rein bleibt. Auch die Medina bleibt rein. Und Al-Dajjal kann nicht, der Lügner kann nicht in Al-Medina rein. Der darf nicht. Das ist die erste Gruppe, die in Medina lebten. Die sind die Al-Muhajirun, die Auswanderer, die aus Mekka auswanderten. Al-Majmu'a al-Thani hum al-Ansar. هم الذين استجابوا لله والرسول والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار طبعا هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في المدينة يعني الأنصار كانوا أصلا من الأوس والخزرج وكان في بينهم حرب وحروب شديدة في الجاهلية وأيام مشهودة مثل بعاث وكان الأنصار يعيشون مع اليهود في المدينة قبل أن يأتي المهاجر وكان اليهود يقول لهم أنه قد اقترب زمان بعث نبي فإذا خرج هذا النبي سينصرنا عليكم نصرا مؤزرا فلما كان مجموعة من الأنصار في مكة هؤلاء سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم. تبعوا كان الأوس والخزرج بينهم حرب فبالإسلام وحدهم الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا بنعمته أي بنعمة الله سبحانه وتعالى وهي الإسلام أصبحوا إخوانا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والأنصار رضوان الله عليهم وقفوا إلى جانب إخوانهم وقفة شجاع، وقفة كريم، أعطوهم كل شيء وفتحوا لهم دورا وأعانوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وأثنى نتكلم عليه فيما بعد. هذه المجموعة الثانية، بارك الله فيكم. دي زويتي كوبر دي زن الأنصار. الأنصار das sind diejenigen die unterstützt haben und die ihre Brüder empfangen haben. Die waren die Leute aus Medina ursprünglich. Und die Leute aus Medina, die waren zwei Gruppen. Eine Gruppe hieß Al-Aus und die anderen Al-Khazraj. Al-Aus und Al-Khazraj. Und diese zwei Gruppen haben gegeneinander gekämpft. Und sie haben auch gegen die Juden gekämpft, weil die Juden in Medina lebten, mit ihnen. Die Juden haben ihnen immer erzählt, es wird, das ist die Zeit eines Propheten, der wird kommen. Und wenn er zu uns kommt, der wird uns unterstützen gegen euch. Deshalb die Leute von Medina, die haben das immer im Kopf gehabt. Es wird ein Prophet kommen. Als sie in Mekka waren und sie haben den Propheten Muhammad s.a.w. getroffen, da haben sie gesagt, jetzt, das ist das. Bevor Leute ihn an ihrer Seite nehmen, wir nehmen ihn lieber an unserer Seite. Sie haben den Propheten Muhammad s.a.w. geliebt. Sie haben den Islam angenommen. Und sie waren danach, diese Aus und Khazraj, die waren Brüder geworden, nachdem sie Feinde waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat das erklärt in Surat Ali Imran, der 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Haltet an Seil Allah subhanahu wa ta'ala fest. Alle, وَلَا تَفَرَّقُوا. Und spaltet euch nicht. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Gedenkt der Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ihr wart Feinde, Allah سبحانه وتعالى hat eure Herzen vereint. فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ihr seid dann mit sein, durch sein Erbarmen, durch sein Gabe Brüder geworden. Und das ist die Sache. Alle aus dem Khazraj haben die Gemeinde gekämpft und als sie den Islam angenommen haben, waren sie Brüder geworden und die waren mit dem Herzen, die haben sich gemocht mit den Herzen. Und sie haben auch ihre Brüder von Al-Muhajirin so gemocht und so geliebt, dass sie ihnen alles gegeben haben. Häuser, Geld, Vermögen und so weiter. Sie waren richtige Brüder, die alles gegeben haben für Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Al-Ansar. Al-Majmu'a al-Thalitha hum Al-Munafiqun. المنافقون وهم من أهل المدينة من غير المسلمين. طبعا في مكة ما كان في نفاق. ليش؟ لأنه مكة كان المسلمون مستضعفون فكانوا يؤاذوا في دينهم ففي إذاء، وطبيعة العرب ما كانت تقبل أنه يكذب، إما أن يؤمن وإما أن يكفر، ما كان عندهم حل وسط. ها في ذلك ما كان في نفاق في مكة، وإنما النفاق كان في المدينة لأن بعض الناس أرادوا أن يتزعموا المدينة، وأكثر من نافق كانوا من اليهود. اليهود كانوا كثير، وطبعا بارك الله فيكم كان فيهم كثير مثل جماعة النفاق هؤلاء الذين نافقوا. طبعا زعيم المنافقين كان عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، ولو أنه من الخزرج ولكنه كان هو قد استعد ليكون ملكا للمدينة، كان استعد لذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي صلى الله عليه وسلم زعيم المدينة وليس هو طبيعي واحد ينتظر يصير ملك ويجي واحد يأخذ منه الملك، شو بده يعمل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء نافقوا. منهم الفاسق وكان يسمى أبو عامر والعياذ بالله. وسبحان الله على الرغم من نفاقه الأول عبد الله بن أبي بن سلول، عنده ابن اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من خيرة المسلمين. أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى أبو عامر الراهب كان له ابن وهو حنظلة رضوان الله عليه، غسيل الملائكة ابنه، كان من خيرة الصحابة رضوان الله عليه. وكثير منهم بارك الله فيكم، كثير منهم سبحان الله يعني تراه هو منافق ولكن ابنه يعني يكون من خيرة المسلمين، فسبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وطبعا كان هناك من المنافقون كان عندهم يعني فعلوا أفاعيل بالمسلمين، وهم كانوا سبب الفتن وسبب المشاكل في المدينة، وكانوا يؤلبوا الناس على بعضها، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. دي دغتي جروبة دي waren die Heuchler. Die Heuchler. Heuchler bedeutet, dass man etwas, dass man im Herzen den Islam nicht annimmt, aber nach außen zeigt, als ob man Muslim wäre. Also diese Leute, die haben innerlich, was sie innerlich haben, ist anders, als was sie äußerlich zeigen. Und diese Nifaq, was hier gemeint wird, diese Munafiqun, das wird diese Heuchler, das wird damit die große Heuchlerei gemeint. Das bedeutet nicht jetzt, dass man lügt oder betrügt, weil das auch Eigenschaften von Heuchlern sind. Aber hier wird was anderes gemeint. Diese Leute gemeint, die behauptet haben, sie wären Muslime, aber sie haben den Islam nicht angenommen. Das war nur sozusagen Schauspielerei, Augendienerei, damit sie nur ihre Profit in Medina bekommen. In Mekka gab es keine Heuchler. Warum gab es keine Heuchler in Mekka? Weil die Leute in Mekka, die wurden gefoltert. Und die waren Araber. Und die Araber damals, die haben nie gelogen. Das dürfte man nicht. Deshalb entweder Muslim oder man sagt, ich bleibe Kafir. Aber dass sie sagen, ja, wir machen uns wie Muslime und die bleiben Kufa, da machen sie nicht. Der Kopf von den Heuchlern waren Leute von Medina, die natürlich Interessen gehabt haben und durch Auswanderung von Prophet Muhammad SAW haben sie ihre Interessen verloren. Und einige von Juden, die so gezeigt haben, sie wären Muslime, sie waren nicht. Der Kopf von ihnen war Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Aber subhanallah, der Kopf von den Heuchlern ist Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Der hat einen Sohn, er heißt Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sein Sohn, der war ein guter Sahabi, und ein guter, gläubiger Muslim. Subhanallah. Der Vater ist der Kopf von Heuchlern und sein Sohn ist gut von Sahaba. Sein Sohn kam einmal zum Propheten, der hat ihm gesagt, oh Prophet, wenn du willst, dann töte ich meinen Vater. Weil dieser Mann, der ist Heuchler und der macht Probleme zwischen Muslimen. Der Prophet sagt eben nein. Dann von den Leuten auch, es gab diese Abu Amir al-Rahib. Abu Amir al-Rahib. Der Prophet sagte, sagt nicht al-Rahib, sagt al-Fasiq. Der Frevler. Sagt nicht der Mönch, sondern sagt der Frevler. Und subhanallah. Auch sein Sohn, Hanzala ibn Abi Amir, der ist Rasilul Malaika. Die Engel haben ihn gewaschen. Sein Sohn, Hanzala. Als er getötet worden war, die Engel haben ihn getragen und sie haben ihn gewaschen. Sein Vater war ein Kopf von den Heuchlern und sein Sohn, subhanallah, der war einer der besten Sahaba, radhiyallahu alayhi. Deshalb, das ist die Sache, yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy. Allah subhanahu wa ta'ala bringt von Toten Lebendigen und von lebendigen Toten. Der Vater ist tot durch sein Glauben. Der ist Heuchler. Und sein Sohn, subhanallah, guter Muslim. Diese Heuchler, die waren eigentlich Problem Nummer 1 in Medina. Ich sage das mit diesen Wörtern jetzt. Ja? Die waren Problem Nummer 1. Die haben Unfrieden gestiftet, die haben Unheil gestiftet, die haben Probleme zwischen den Leuten gestiftet, die haben von dem Wörter zu dem, die haben gelogen, die haben alles gemacht. Als der Prophet zu ihnen kam, sie haben gesagt, unser Bester, unser Geliebter, unser Sohn, der Prophet geht, die beschimpfen ihn. Und deshalb, diese Leute waren sehr schlimm. Und unter ihnen auch gab es viele, die Juden waren, die sich so angegeben haben, als ob sie Muslime wären. Aber die waren nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchler im Koran natürlich bloßgestellt in verschiedenen Suren, wie Surat al-Munafiqun, in Surat al-Baqarah, in Surat al-Imran, al-Ahzab und so weiter. Und er hat ihre Eigenschaften erklärt, subhanahu wa ta'ala. Einige von Munafiqin übrigens haben Tauba gemacht. Und sie sind Muslime geworden. Einige, wenige, aber sowieso, die waren auch nicht viele, weil die Leute sie nicht gemocht haben. Und die Leute haben sie gekannt, subhanallah. Überlegt euch, ja, der Prophet weiß, ja, das ist ein Heuchler vor ihm. Und er behandelt ihn wie die Muslime. Wie schwer das ist. Subhanallah. يعني يا أخوة المنافق كان يعامل معاملة المسلم نبي يعرفه منافق وعامله معاملة المسلم كم يحتاج هذا الأمر من صبر ومن حكمة ومن قوة وجلد حسنا على الإنسان يفعل ذلك سبحان الله الفئة الرابعة كانوا اليهود اليهود كانوا أحياء ثلاثة بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظة وهؤلاء نزحوا إلى الحجاز قيل في أيام نبوخذ نصر أو بخت نصر البابلي وقيل أنه كان بسبب تيتوس أو تيتوس الروماني الذي استولى على أورشليم عاصمتهم كانت وخرب الهيكل الذي كان عندهم وأخذهم أسارى فهرب منهم ونزحوا إلى خيبر إلى خيبر ثم إلى المدينة منهم من سكن المدينة طبعا قصة بخت نصر أو نبوخذ نصر معروفة استولى على بلادهم بالشام وهدم معابدهم وهدم الهيكل سبحان الله لما رجع في الطريق لما رجع في الطريق بعد أن هدم أورشليم وكذا لما رجع في الطريق شاهد افتتن بامرأة منه كانت جميلة جدا كان اسمها أسترد فلما رأى أسترد فتن بها فقال لا أريدك قالت لو تترك قومي فكان معه 5000 منهم فتركهم كلهم وأخذها هي فذهبوا إلى مناطق أخرى وقيل إنه كان الرومان على كل اليهود أتوا إلى هنا وسكنوا بجانب الأوس والخزرج وكان اليهود ذوي ثروة ومال وزروع ولكن ما كان عندهم قوة مثل قوة الأوس والخزرج وكان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن النبوة لا تكون إلا فيهم فلذلك كانوا يقولون أنهم يعني أفضل الناس إلى اليوم نفس الكلام وسبحان الله لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أبوا إلا أن يقاتلوه ويكذبوه ولكن الحقيقة دائما وآمن منهم مثل عبد الله بن سلام من أحبارهم ومخيريق النبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود وبعضهم نافق وبعضهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب أبو ياسر أخوه، سلام بن أبي الحقيق أبو رافع الأعور، عمر بن جحاش شاس بن قيس، إلى غيرهم، ناهزوا العداوة وأظهروا العداوة، ناهزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، صفية بنت حيي بنت أخطب تروي تقول: أبي وعمي، سبحان الله، قال: أتى عمي مرة مندهش، وقالت: فحاولت أسمع كلامهم، فقال عمي اللي هو كان أبو ياسر، تقول هكذا صفية رضوان الله عليه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فعمي أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ أهو هو؟ فيقول: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. كانوا يعرفون الحق ويعرفون أنه نبي الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله عادوه. طبعا اليهود أيضا كان لهم دور كبير في زرع الفتن في المدينة، وطبعا خانوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هادنه. بارك الله فيكم. دي فيغ دي غروب في المدينة اللي ابتدي فاغن ديودن. ديودن ديودن فاغن المدينة دي فاغن دراي هاوبت اشتمه، oder man könnte sagen auch Familien jetzt, die waren Benu Qaynuqa, Qaynuqa, Benu Nadir und Benu Qurayza. Diese drei Gruppen von den Juden waren in Medina. Wie kamen die Juden nach Medina, obwohl die Juden nicht in Hijaz waren, nicht in diesem Gebiet waren? Die waren in Syrien, so in Damaskus, in Palästina und in Ägypten. Warum kamen sie nach Hijaz, nach Khaybar und nach Medina? Es gibt zwei Meinungen von den Gelehrten. Eine Meinung ist, bei dem ersten Kampf gegen die Juden, das war Nabuchodonosor oder Bachtnasser. Nabuchodonosor sagt man hier? Durch Nabuchodonosor. Nabuchodonosor? Ja. Alhamdulillah. Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Der heißt Nabuchodonosor. Wieso Nabuchodonosor? Der heißt Nabuchodonosor. Kanister? Kanister. Kanister, Kanister? Ja, und der Name. Nabuchodonosor. Okay. Auf Arabisch heißt Nabuchodonosor. Ich habe Geschichte auf Arabisch gelernt, nicht auf Deutsch. Alhamdulillah, dass ich auf Arabisch gelernt habe, Geschichte. Mindestens ist es wahrhaftig, nicht hier von 90% gelogen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. طيب. Auf jeden Fall, Nabuchodonosor, Kanister, ja, ist mir egal, der war ein großer Kafir, möge Allah uns bewahren. Dieser Nabuchodonosor, der war aus Babylon. Er war aus Babylon. Und er hat die Juden damals angegriffen. Und er hat ihr Heikel, was ist? Tempel. Er hat ihr Tempel zerstört. Und er hat Tausende von ihnen mitgenommen. Und auf dem Weg nach Babylon, der wollte sie als versklaven. Auf dem Weg hat er eine von ihnen, die hieß Astred. Der hat sie gesehen, Nabuchodonosor hat seinen Kopf verloren. Die war so schön, diese Frau. Der hat ihr gesagt, unbedingt möchte ich dich heiraten. Da hat sie ihm gesagt, erstmal lass die Leute frei, dann kannst du mich heiraten. Der hat die Leute freigelassen und sie sind nicht mehr nach Palästina, sondern sie sind nach Khaybar und nach Medina. Und dort haben sie gelebt. Das ist eine Meinung. Die zweite Meinung, das war wegen dieser Titus von den Römern. Der Provinzleiter von den Römern, der sie im Jahre 70 angegriffen hat und er hat Urschalim eingenommen. Er hat Tempel auch nochmal zum zweiten Mal alles zerstört. Und deshalb sind die Leute von dort geflohen nach Medina. Und dort lebten sie mit Laus und Khazraj. Die Juden, die haben die waren nicht stark, aber die Leute von Medina waren stark. Aber die Juden haben Geld gehabt damals. Und sie haben natürlich Taura gehabt. Und sie haben in Taura immer gelesen, es wird ein Prophet kommen. Aber sie haben immer gedacht, das wäre von ihnen. Obwohl sie gewusst haben, der ist nicht von ihnen. Die haben gesagt, es wird in Arabien ein Prophet erweckt. Und von ihnen haben manche den Islam angenommen, wie zum Beispiel Abdullah bin Salam, radhiyallahu alayhi, und seine Familie und seine Tante. Und Mukhayriq haben den Islam angenommen und andere. Manche von ihnen waren Heuchler und andere, die waren gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben auch versucht, gegen ihn zu kämpfen. Unter anderem der Vater von der Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Akhtab. Wir kennen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Safiya geheiratet hat. Und Safiya war die Tochter von Huyay ibn Akhtab. Sie erzählt Safiya radhiyallahu anha. Sie hat gesagt, eines Tages kam mein Vater und mein Onkel und die haben so geflüstert im Reden, was ist mit ihm und sowas und so, und die waren müde geworden. Dann hat ihr Onkel, Abu Yasir hieß er, der hat ihrem Vater gesagt, ist er, was du in Tora liest? Der hat ihm gesagt, ist er. Der hat gesagt, ist seine Eigenschaft, was in Tora ist, er hat ihm gesagt, genau, ist er. Also sie haben gewusst, dass der Prophet Muhammad der Prophet Gottes ist und der letzte Prophet Gottes ist. Die haben gewusst. Er hat ihm gesagt, was machen wir jetzt? Er hat ihm gesagt, ich bin immer gegen ihn. Und ich werde bleiben gegen ihn, bis ich sterbe. So waren die Leute, die vierte Gruppe. Es gibt noch eine kleine Gruppe, die geblieben ist, die in Medina war. Die waren Al-Mushrikin. Das wird Götzendiener. Die waren noch wenige Leute. Später haben viele von ihnen den Islam angenommen. Das sind die Gruppen, die in Medina gelebt haben, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte. Jetzt unter diesen Gruppen, ja, und wir sehen, es gibt Al-Muhajirun, Al-Ansar, die sind Muslime, es gibt die Juden, es gibt die Heuchler, es gab ein paar von Mushrikin. Was war wichtig hier? الإخاء بين المهاجرين والأنصار. لما استقر المسلم بالمدينة ألهم الله سبحانه نبيه محمدا بعمل يعتبر غاية في البعد النظر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فكل مهاجر أخذ من الأنصار أخا له. إلا بعضهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم أخا علي بن أبي طالب أبو بكر أخا خارجة بن زيد عمر عتبان بن مالك حمزة زيد بن حارثة وهكذا بارك الله فيكم وكان هناك أيضا إخاء بين المهاجرين والأنصار ترى في عفوا بين المهاجرين في مكة كان في مكة أيضا في وكانت الأخوة في مكة أن الأخ إذا مات يرثه أخوه اللي هو في الإسلام يعني كان أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب ومن أخوة الدم وسبحان الله يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى أن بعضهم قال لأخيه عندي بيتين خذ أي بيت ما شئت وعندي زوجتين قل لي أي واحدة تريد أطلقها لك وتعتد ثم تتزوجها أنت إلى هذا وصل من أي عجبتك آمين. فبارك الله فيكم. حقيقة هذه المسألة كانت عظيمة، كانت عظيمة، وهي الإخاء بين المهاجرين والأنصار، حتى يكونوا بارك الله فيكم صورة مشرقة للناس. وهذا الذي قال هو سعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هي ما تعجبك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فباع وابتاع حتى صار له مال كبير. يعني ما قال له خذ بيتي، قال له يلا هات، لا، قال له الله يبارك لك في بيتك والله يبارك لك في مالك. قال له زوجتي، قال له طلق، قال له الله يبارك لك في زوجتك، بس وين السوق؟ دلني على السوق وخرج عاملا. وسبحان الله، الأنصار بالغوا في الإيثار حتى أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. أرضهم قال يا رسول الله اقسم بيننا. فقال النبي: لا. فقالوا لإخوانهم، قالوا: أنتم اشتغلوا عندنا ونحن نعطيكم نص، نشرككم في الثمر نصه. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ومرة أتى ومرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أنه يعطيهم من البحرين شيء، وهم يعطوا لإخوانهم المهاجرين مثله. فقالوا: لا. قالوا: لا، يأخذوا هم النص ويأخذوا الثاني أيضا، ونحن ما نريد شيء. فذلك الله سبحانه وتعالى مدح الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان الله، بارك الله فيكم، حتى أنه مر أبو بكر والعباس بمجلس مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار. كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فسبحان الله، بارك الله فيكم، انظروا إلى هذه الأمور. لذلك قال فيهم تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر الآية 9. ولو هم فقراء يعطون لإخوان. طبعا اليوم أي مهاجرين وأي أنصار، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام على كل. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات هاي إتفاس كفخت المدينة، بس ناتوليش إن دي جيشيشتة أين مال شراء الله سبحانه وتعالى هات إن أفنباغ تسقيا بريدة شافتس بند zwischen den Muhajirin und Ansar macht, abschließt. Das heißt, jeder nimmt sich einen Bruder von dem anderen. Die Leute aus Mekka nehmen Brüder aus den Leuten von Medina. Diese, das war nicht das Erste, sondern dieser Bund war auch in Mekka. Das heißt, in Mekka auch waren Al-Muslimun, die Muslime, waren auch Brüder geworden. Und jeder hat einen Bruder genommen. Und nicht nur so, der Bruder dürfte seinen Bruder beerben, obwohl sie nicht blutverwandt sind, sondern die waren nur verwandt im Islam. Sie sind Brüder im Islam, dann darf er ihn beerben. Als die Muhajirun Die Auswanderer nach Medina auswanderten, dann hat der Prophet nochmal das gemacht. Jeder von Medina nimmt einen Bruder von Mekka. Und je zwei. Aber der Prophet hat Ali als Bruder genommen. Man hat gesagt, die waren 50 und 50. Aber nicht nur 50 und 50, sondern fast alle, sondern alle waren so. Was haben dann die Ansar gemacht mit ihren Brüdern? Subhanallah. Und das ist etwas, was in der Geschichte einmalig ist, war Klaufik. Einmalig war das. Die Leute aus Medina, sie haben ihren Brüdern gesagt, nehmt was ihr wollt von uns. Ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Und die waren richtige Brüder dann im Islam, aber die waren die Leute, die haben den Islam richtig praktiziert. Man hat die anderen nicht ausgenutzt oder man hat nicht nach Interessen gesucht, sondern die wollten alle ins Paradies kommen. Sie haben ihre Häuser aufgemacht, ihre Herzen aufgemacht für ihre Brüder. Und sie haben ihnen alles gegeben, was sie wollten. Sa'd ibn Rabi' war der Bruder von Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Rabi' war aus Medina und Abdurrahman ibn Auf aus Mekka. Sa'd ibn Rabi' sagte ihm, schau mal, ich hab zwei Häuser und ich habe zwei Frauen. Du kannst ein Haus nehmen und wenn du willst auch, ich werde mich von einer Frau scheiden lassen und nachdem sie ihre Anzahl Tage zu Ende gebracht hat, du kannst sie heiraten. Abdurrahman Auf sagte ihm nicht sofort, ja, gute Idee, Haus und eine Frau sofort. Er hat ihm gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Familie, das wird deine Frau segnen, aber zeig mir den Markt. Ich möchte zum Markt. Und dann hat Abdurrahman auf dem Markt gearbeitet, bis er später so reich geworden war. Und er war ein reicher Mann sowieso von Mekka, aber die haben alles von Allah geopfert, haben sie auf. Und Al-Ansar selber, die kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, oh Prophet, wir haben unsere Palmen, bitte kannst du das teilen. Ein Teil, die Hälfte für unsere Brüder und die Hälfte für uns. Der Prophet sagt, nein, das ist euer Vermögen, wieso soll ich das tun? Dann haben sie gesagt, okay, unsere Brüder arbeiten bei uns. Und wir geben ihnen die Hälfte von der Rente, von der Ernte. Ich gebe ihn. Der Prophet hat das akzeptiert. Und einmal haben sie was bekommen, die Leute von die Ansar. Dann hat der Prophet ihnen gesagt, vielleicht könnt ihr das nehmen, aber ihr gebt euren Brüdern die Hälfte von euren Palmen. Sie haben gesagt, du kannst das Ganze unseren Brüdern geben. Und wir geben ihnen noch die Hälfte von unserem Vermögen und wenn du willst, dann geben wir ihnen auch mehr. Wir wollen gar nicht. Allah hat diese Leute im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, hat diese Leute im Koran erwähnt. In Surat al-Hashr, die Ayah 9. Trotz dass sie auch gebraucht haben, aber sie haben ihre Brüder bevorzugt. Sie haben ihre Brüder bevorzugt. Und der Prophet sagte, Zeichen von Iman ist, dass man Al-Ansar liebt. Und Zeichen von Nifaq, von Heuchlerei, ist, dass man die Ansar nicht liebt. Und der Prophet sagte, Al-Ansar, es liebt ihnen, derjenige, der sie liebt, ist gläubig. Derjenige, der sie nicht liebt, ist Heuchler. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wäre die Auswanderung nicht Pflicht, hätte ich gehofft, dass ich von Al-Ansar wäre. Sallallahu alaihi wasallam. Weil diese Leute so gut waren. Und ihre Brüder auch Al-Muhajirun. Ihre Brüder المهاجرون das bedeutet die Auswanderer, die Leute aus Mekka. Ihre Brüder aus Mekka, die haben auch geopfert und sie haben ihnen geholfen und sie haben sie nicht ausgenutzt. Aber wo sind diese Bedeutungen heute oder wo ist diese Bedeutung in unserem Leben? Dass man dieses Gefühl hat, ich bin unter Muslimen, wir sind alle Brüder und wir sind alle eine Familie. Islam war wichtiger für sie als ihr Nationalismus, als ihre Nation, als ihre Abstammung, als ihre Rasse und Hautfarbe und Geld und sowas. Islam war am wichtigsten. Das war ein Barakallahu fikum. Das war ein Schritt von unserem Propheten Muhammad sallam, was in der Geschichte, was für die Geschichte bleibt. Wer könnte sowas schaffen? Dass diese Leute, die gegeneinander gekämpft haben, das wird Al-Ansar, die Leute aus Medina, Al-Aus al-Khazraj, die haben gegen sich gekämpft, dann waren sie Brüder. Und die kommen andere Leute von Mekka und die bekommen alles von ihnen nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist einmalig in der Geschichte. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك وادع اليهود يعني كان بينه وبين اليهود عقد صلوات الله وسلامه عليه عقد معهم عقد أنهم ما يعين أحد على المسلمين ما يظلم وما يبغوا وأنهم يعيشوا بين المسلمين لهم سوقهم ولهم أن يعملوا ولهم كل شيء ولكن ما يظلموا وما يظلموا ولكنهم طبعا ما التزموا بالوثيقة وما التزموا بالعقد وآغوا المشركين حتى على النبي صلى الله عليه وسلم وعانوه وحاولوا قتل المسلمين بل حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلام بارك الله فيكم آخ In diesem Zusammenhang, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Friedensvertrag mit den Juden gehabt. Er hat mit ihnen einen Vertrag gehabt, dass er gegen sie nicht vornimmt und sie dürfen auch gegen ihn nicht vornehmen. Sie haben ihren Markt und die Muslime haben ihren Markt. Sie können handeln und sie können gute Beziehungen zueinander haben, aber sie dürfen die Feinde des Islam und der Muslime nicht unterstützen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch unterstützt keine Feinde von ihnen. Und dass sie normal leben. Aber was haben sie gemacht? Sie wollten den Propheten töten, sallallahu alaihi wasallam. Sie haben die Feinde des Islam unterstützt und sie müssten eigentlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam von hinten decken, wenn ein Feind ihn angreift, aber sie haben die Feinde von ihrer Seite durchgelassen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das war auch eine Sache, damit die Menschen wissen, der Islam ist Religion der Toleranz und der Barmherzigkeit. Der Prophet könnte doch diese Leute zwingen, dass sie den Islam annehmen, aber der hat das nicht getan. Aber wieso hören wir sowas nicht in der Geschichte? Wir hören immer was anderes. Der Prophet hat ihnen Frieden angeboten. Sie könnten mit ihm in Frieden leben. Aber sie wollten ihn töten. Der Prophet hat mit ihnen abgemacht, dass er sie unterstützt und schützt, wenn Leute sie angreifen. Aber sie haben seine Feinde unterstützt gegen ihn. Subhanallah. So, barakallahu fikum, das bleibt auch für die Geschichte. Wäre der Islam die Religion, die die anderen zwingt, dann wären diese Leute nicht so geblieben. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihnen, ihr habt eure Religion, wir haben unsere Religion. Und barakallahu fikum, vielleicht zuletzt, im ersten Jahr von Al-Hijra, تزوج بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وكان ذلك في شوال كان ذلك في شوال طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحي من عند الله سبحانه وتعالى تبيه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رأيتك في المنام مرتين رجل يحملك في خرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فلما أكشف تطلعي أنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان هذا، إن يكن هذا من عند الله يمضيه. فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قال له أريد زوج عائشة، قال له أنت أخي في دين الله وكتابه، يعني أنت أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله في كتابه أنت أخي، هو هي لي حلال، لأن الله سبحانه وتعالى رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. وطبعا تربت هي في بيت كله إيمان، أمها مؤمنة وأبوها مؤمن وجدها دخل الإسلام، وكانت عاقلة عالمة رضي الله عليها، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة رغم أنوف الحاقدين الذين يحقدون على الصحابة ويحقدون على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. زوجته، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عليه، ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علما. يعني لما كان الصحابة يحتاجوا شيء معرفة الدين يذهبوا لعائشة يسألوها رضي الله عليه. إيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك من النساء؟ قال عائشة. قل له من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر رضوان الله عليه. لا لا أبوه. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وتوفي بين سحرها ونحرها، يعني على صدرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله سبحانه وتعالى فرضي الله عنها وأرضاها. وهي أم المؤمنين رضوان الله عليها، وهؤلاء الخبثاء أحفاد والعياذ بالله أحفاد عباد النار وعبد الله بن سبأ الذين يتكلمون فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى يخذلهم، وخسئوا إن تكلموا في عائشة رضوان الله عليها. بارك الله فيكم. إن ديزم يار إم إيستن يار ناخذ من درون خد بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هوخزايت gehabt mit Aisha رضوان الله عليها. Das wird hat sie dann voll als Frau genommen. Der hat den Vertrag in Mekka gehabt. Der hat den Vertrag in Mekka. Aber nach der Auswanderung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie als Ehefrau genommen und es gab dann Hochzeit von Aisha. Aisha radhiyallahu anha, übrigens etwas, es ist nicht bekannt bei vielen Muslimen, ja? Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha geheiratet hat, das war Offenbarung. Das war Offenbarung, das war Befehl Allahs, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha heiratet. Sagt man, wie? Ja, wie? Sage ich euch wie. Der Prophet hat gesagt, er hat ihr gesagt, ich habe von dir zweimal geträumt. Jibril alaihi salam kam zu mir. Oder ein Mann kam zu mir. Und der hat so etwas gehabt wie ein Stoff. Und er hat das aufgemacht. Dann habe ich dein Bild drin gesehen, Aisha. Ich habe dich drin gesehen. Dann habe ich gewusst, und er hat mir gesagt, das ist deine Ehefrau. Zweimal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon geträumt. Dann hat der Prophet gesagt, und ich habe gewusst, wenn das der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird das passieren. Und du warst diese Frau und ich habe dich geheiratet. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr gegangen ist, der hat ihm gesagt, Abu Bakr, ich möchte Aisha heiraten. Abu Bakr sagt ihm, aber du bist mein Bruder. Wie kann ich dir... Du bist mein Bruder. Der hat ihm gesagt, ja, wir sind Brüder in Islam. Das wird in der Religion, im Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sie ist erlaubt. Das wird, sie ist mir erlaubt, das Kind. Abu Bakr hat ihm natürlich... Der Abu Bakr war so... Er hat sich so gefreut. Und Aisha radhiyallahu anha war eine richtige, gute Frau. Das war Wahi. Das war Offenbarung. Und sie war natürlich von dem besten Haus. Ihre Mutter war Muslim, ihr Vater war Muslim, ihr Großvater war Muslim. Das war am Anfang des Islam und sie waren alle Muslime. Und Abu Bakr hat sie erzogen, Radiallahu anha. Der Prophet wurde gefragt, wen liebst du von Frauen am meisten? Er hat gesagt, Aisha. Da hat man gesagt, und von den Männern? Er hat gesagt, ihren Vater, Abu Bakr, Radiallahu anha. Und Barakallahu fikum, Aisha ist die Frau vom Propheten in Dunya und die Frau vom Propheten am letzten Tag. Die ist die Frau von ihm auch im Paradies. Und Abu Musa al-Ash'ari sagte, als wir etwas nicht gewusst haben oder etwas nicht verstanden haben vom Islam, gingen wir zu Aisha radhiyallahu anha. Wir haben bei ihr immer Wissen gefunden. Und sie hat uns immer erklärt, radhiyallahu anha. Die war noch jung und sie hat so viel Wissen gehabt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, sie war keine normale Frau. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute, die von Aisha schlecht reden, erniedrigen in diesem Leben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg von Aisha radhiyallahu alaiha befestigen und von ihrem Vater und von seinen Brüdern, von Sahaba, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute erniedrigen, die Al-Ansar und Al-Muhajirin beschimpfen und nicht mögen. Ich meine, die Shia wal-Iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, die meisten von ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, weil sie unwissend sind, die schlecht von Aisha sprechen oder die schlecht von Abu Bakr und Umar sprechen. Aber die anderen, diese Köpfe von ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie im Leben erniedrigen. Diese Leute, die große Imame tragen, damit sie nur Fünftel von den Leuten nehmen, damit sie am Ende Straßen in London kaufen und wal-Iyadu billah, die lachen die Leute aus und die betrügen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns warnen, diese Lügner. Sie verkaufen ihre Religion, damit sie am Ende Geld haben. Und der macht eine schwarze Imame, ein schwarzes so Tuch auf seinen Kopf, damit er sagt, ja, ich bin Enkelkind vom Propheten. A'udhu billah, du bist Enkelkind vom Propheten. Du bist Enkelkind, wal-Iyadu billah, niemals vom Propheten. Du bist Enkelkind von Shaitan, sondern du bist selber Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich will aufpassen, barakallahu fikum. Diese Leute, die hassen die Gefährten von unserem Propheten. Und die hassen Aisha radhiyallahu anha. Aber hier, Allah hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, Aisha zu heiraten. Wenn sie nicht gut wäre, dann wieso? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. As-Siddiqa, Bintu as-Siddiq. Und sie hieß Abdullah, warum? Sie hat ihm gesagt, oh Prophet, alle Frauen haben Kinder und nennen sich um so. Und ich, der hat gesagt, kenne Bibni Uchtiki, ey Asma, Abdullah ibn Zubir. Und deshalb hieß sie Abdullah, Abdullah. Sie hat keine Kinder in Aisha. Abdullah alayhi. Übrigens, an Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, wahia bin Tisr. Yaqulu kana tifla, ya hamqa. هؤلاء الحمقى الأغبياء نقول لهم في ذلك الزمان كانت المرأة إذا صار عمرها 6 سنوات تكون مرأة خلاص وكان الطفل إذا يصير عمره 4 سنين يتكلم كأنه رجل وإذا صار 8-9 سنين يكون رجل كامل هذا في زمان قبل 1000 وكان قبل 1500 سنة قبل 1400 سنة يختلف عن اليوم ولكن الأحمق أحمق والغبي غبي لأنه ما يفهموا أنه هذا الزمان يختلف عن هذا الزمان قبل 150 سنة هنا في ألمانيا كانت النساء تتزوج عمرها 10 سنوات هل كانوا يقولوا كن بسمس براوغ ولكن الذي يريد فقط يتهجم على الآخرين يعني يأتي بالعجائب والعياذ بالله فانتبهوا بارك الله فيكم القضية المحلولة في ذلك الزمان كان الطفل لما أسامة بن زيد كان عمره 17 عام كان قائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 4 سنين كان يتكلم بطلاقة والصحابة كان بيصير عمره 8-9 سنين يكون خلص رجل يصبح رجل ليس مثل زماننا طب نحن مررنا قبل 50-60 سنة كان الطفل إذا بيصير عمره 12 سنة يكون خلاص صاحب بيت والله يا أخوة أنا كان معي واحد كان عمرنا كم كنا 12 سنة كان عنده زوجتين، زوجتين مرأة 12 سنة، كان عنده زوجتين، وكان رجل معنا، يعني صف سابع. فذلك يختلف الأمر مكان إلى مكان، يختلف الأمر. ولكن هؤلاء حمقى، بس يريدوا أنهم يطعنوا في الإسلام بأي شكل، ولكن حماقتهم ما تزيدهم إلا ماذا؟ إلا فطحا لأنفسهم حتى يفضحوا أمام الناس. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عائشة قاهرت زي فا نوين ألت نوين يعني ألت. Und jetzt kommen manche Leute, die dummer als dumm sind. Dümmer als dumm. Und die sagen, ja, das ist Kindesmissbrauch, pädophilisch und ich weiß nicht was. Wir sagen diesen dummen Leuten, das war vor 1400 Jahren und mehr. Und damals, diese Leute müssen erstmal ihr Gehirn ein bisschen laufen lassen, ein bisschen. Vielleicht brauchen sie einen Elektroschock, damit sie ein bisschen sozusagen überlegen, denken. Sagen, das war vor 1400 Jahren. Vor 1400 Jahren waren die Kinder mit 4 Jahren könnten sie sprechen. Ein Kind, ein 8-Jähriger, 9-Jähriger war schon ein erwachsener Mann. Ein Mädchen mit 6, 7 Jahren war sie schon eine Frau. Das war damals so. Es gibt die waren keine Kinder dann. Aber in unserer Zeit hier, in unserer Zeit, ist das anders geworden. Vor 100 Jahren hier in Deutschland, vor 100 Jahren, haben die Frauen mit 11 und 12 geheiratet. Und vor 200-300 Jahren, Marie Antoinette, wie alt war Marie Antoinette? Die war 12. Und sie war Louis. Wie alt war Louis? 13. 13, Louis. Und Marie Antoinette? Die war 12 und sie haben geheiratet und die waren Könige von Frankreich. Wieso jetzt reden wir nicht von Pädophil und so? Nein, weil Marie Antoinette, die hat immer gesagt, im Namen des Vaters, des Schrankes, des Regales, des Wassers, Aachen. Ja, sie hat so gesagt. Aber bei uns Muslimen schon. Ich war selber in der 7. Klasse. Und wir hatten ein 7-Klassiger bei uns, der hat 2 Frauen gehabt. Der war ein richtiger Mann. Der war ein voller Mann. Aber nicht hier, man wird 30 und ist noch ein kleines Kind, der braucht Mama. Mami. Mami braucht er. Nanny und Mami. Möge Allah uns bewahren. Die müssen diese Leute endlich begreifen, verstehen. Das geht um eine Zeit damals. Damals war die Lage anders. Und jeder weiß das. Auch hier in Deutschland vor 50, 60 Jahren haben Frauen mit 13 geheiratet. Sagt man, das war pädophil? Sagt man, das war Kindesmissbrauch? Nein. Die waren damals kein Kinder. Und vor ein paar hundert Jahren, die Erwachsenen, war man mit 11. Mit 11 hat man diese Leute als Erwachsen. Später hat man gesagt 18. Okay, mit 18 Jahren in den USA. Und mit 18 Jahren in den USA. In den USA mit 18 Jahren, du bist noch ein Kind. Weil mit 21 bist du erwachsen. Das bedeutet, wenn jetzt ein 18-Jähriger hier in Deutschland heiratet, ist er ein Kind, dann sagen die USAler, die sagen, ja, das neue Wort, ja, die sagen, die werden sagen, das Kind ist Missbrauch. Was ist das für ein Niveau? Mit wem haben wir zu tun? Mit Leuten, die etwas vor 1000 Jahren mit heute vergleichen und am Ende bringen sie ein Ergebnis. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wie dumm ist das und wie billig ist das? Wie billig, dass man nur die anderen schlecht darstellen will, dass man anfängt zu lügen und bestimmte Daten, die klar sind, sozusagen verfälscht, damit man die anderen nur schlecht zeigt. La hawla la quwwata illa billah. Weil manche Leute, wenn sie hören, oh, wieso Aisha war neu? Ja, damals. Usama ibn Zayd war 17 und der war der Armeeführer. Und es gab Leute, die 60 Jahre alt waren. Okay, wie war das? Mit 17? Das war anders. Wie alt war Alexander? Wie war Alexander? Alexander al-Makdoni, wie war er? Wie alt war er? Der war 15 doch. Ja, das alles haben die vergessen. Die haben das alles in Müll gesteckt. Nur um gegen den Islam was zu sagen. Aber wir trösten diese Leute. Und wir, sozusagen, wir schlagen sie auf ihr, wie sagt man, wir tippen sie auf ihren Schulter. Wir trösten sie und wir sagen, ihr werdet den Islam niemals vernichten können. Und ihr werdet den Islam niemals in die Ecke stellen können. Und ihr werdet auch den Ruf des Islam niemals schädigen. Vielleicht werden diese Leute, diese Anti-Islam-Behörden oder Anti-Islam-Leute, diese Leute, die werden bestimmte Zeit vielleicht den Islam schlecht darstellen, aber die Leute werden wach werden und die werden ihre Lügen eines Tages entdecken. Wenn nicht in diesem Jahr, dann in 10 Jahren, wenn nicht in 10 Jahren, in 20 oder in 30 oder in 50, aber eins bleibt fest. Egal was sie versuchen und egal was sie machen, der Islam ist da. Und das bleibt. Die haben, ihre Großväter haben das versucht damals. Ihre Großväter haben ihre Ritter in den islamischen Ländern geschickt, damit sie den Islam unter dem Deckmantel von Kreuz und Jesus rettet. Die wollten doch den Islam vernichten, aber sie haben nicht geschafft. Und heute haben sie nochmal versucht, mit ihrem Propheten, den neuen Propheten George Bush, und er hat jetzt seine Rechnung bekommen. Ja? Und die haben das versucht und die werden das versuchen, aber Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht so. Alhamdulillah Rabbil Alam. So, diese Art, diese verrückte Frau, diese Lügnerin aus Österreich, die hat gesagt, pädophil über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß nicht, ob diese Restpopulist. Ja, so ein Schuh, wal'iyadu billah. Sie ist kein Wert von Schuh. Ich meine, lieber Schuhe kaufen, als so ein Gesicht anzuschauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann kommen, dann bringen sie manche Leute wie diese Siran Attisch und Sirab Patich und Najla Telik und Chim und Patich oder möge Allah subhanahu wa ta'ala, damit sie den Islam schlecht darstellen. Aber die können nicht, die schauen, dann machen sie. Und am Ende werden wir sehen, ihr oder Allah. Ihr oder Allah, wir werden sehen. Das ist unser Glaube. Und ich hetze gegen gar niemanden. Ne? Nicht, dass man sagt, ja, der hetzt jetzt, der hetzt. Und das ist ein Hetzen. Das ist überhaupt kein Hetzen. Das ist nur, um etwas klarzustellen. Wie sie uns beschimpfen und unseren Propheten beschimpfen, wir dürfen auch uns mindestens verteidigen. Und wir dürfen unsere Meinung sagen. Alhamdulillah, wir haben im Islam nicht, dass die Propheten mit ihren Töchtern Beischlaf haben und dass sie ihre Töchter vergewaltigen, das haben wir nicht in unserem Buch. Und wir haben, Alhamdulillah, auch nicht, dass die Töchter eines Propheten ihm Alkohol geben, damit er betrunken wird, damit er mit ihnen schläft. Das haben wir nicht in unseren Büchern. Aber wo steht das? Da sollte man sich überlegen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, auch wir haben sowas nicht. Ja, Inzucht haben wir nie gekannt und wir kennen das nicht. Aber subhanallah, 123 Kinder missbraucht. Wer war der Missbraucher bitte? Der war derjenige, der immer in der Kirche gesagt hat, Jesus rettet. Kommt Kinder und Jesus wird euch retten. Er liebt euch und er missbraucht die Kinder. Und er vergeht, wal'iyadu billah, der hat sich an vielen Kindern vergangen. Das haben wir nicht, alhamdulillah, rabbil alamin. Ja. Und wer klopft, bekommt die Antwort. Und nicht, dass man denkt, wir haben nicht, barakallahu fikum, auch Beweise und sowas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unsere Religion ist wahr. Was werden sie machen? Was werden sie machen? Sie können tun, was sie wollen. Aber dieser Islam bleibt. Und diese Religion bleibt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, ja, akhu, barakallahu fikum, unzuru ila hadhi al-hamaqa. أن الإنسان يغير مجريات التاريخ ويغير أمور وما يعرفها فقط من أجل أن يصل إلى مسألة معينة مثل هؤلاء الحمقى. في وحدة من استرايح يعني من نمسا قام صار يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمد يفعل بالأطفال وكذا يا طبعا هي والله العظيم اللي بيشوفها يا أخوة يعني أفضل تشوف الشيطان أو وتطلع بس على حذائك طول الوقت وتطلع على وشك تقول شو الحذاء الجميل، لأن لوجهها القبيح. ولكن سبحان الله شوفوا شوفوا شلون يغير الأمور. وحاولوا طول عمرهم يحاولوا أنهم يقضوا على الإسلام ظلما وعلوا حسدا من عند أنفسهم، ولكن ما لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أبدا. شو بدهم يعملوا؟ ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلوا آخرته؟ ما بيكفي اليوم ما نرى، ما بيكفي هذا الذي نرى. وبعدين يقولوا شوف هذا يؤلب الناس. أنا ما أؤلب أحد، أنا أتكلم عن الحق، من حقنا أن ندافع عن ديننا وعن نبينا. سبوني أنا بس لا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبوني أنا ولكن ما تسبوا الإسلام. احكوا عليه، يكذبوا كما يحبون، خليه يكذبوا بس ما يكذبوا على الله وعلى الرسول، لأن الله والرسول أهم من أشخاصنا يا أخوة. فسبحان الله نحن الحمد لله ما عندنا في ديننا أنه بنت نبي وأختها يضعوا لنبي خمر ويخلوه يسكر مشان آخر شيء ينام معهم. أعوذ بالله، سكروا ونام. هذا بكتب مين؟ أنتم تعلموا الأولاد وتعلموا البادوفيل، مو نحن اللي بنعلم بادوفيل. نحن ما نقول روح يصير جهول، نحن ما نقول هذا، هم هم يقولوا عادي. فنسأل الله السلام. ونحن يعني قال لك المسيح ينقذك، المسيح أنقذك. في واحد بالكنيسة 123 طفل يروح يقول لهم هناك من يحبك، يقول له من يحبني؟ يقول له الله الرب، عفوا المسيح يحبك، تعال معي تعال لحالك. ويروح يقول ولده المسيح يحبه، ياخذ ويعطي معه. نعم ياخذ ويعطي معه. وهكذا wir haben bis heute auch nicht gehört, dass ein Imam sich erhängt hat oder ein Imam hat sich mit Benzin gegossen und dann hat sich verbrannt, weil Christentum oder Christen auf der Welt mehr werden. Aber wir haben das von anderen gehört, ja? Von den anderen haben wir gehört. فالحمد لله رب العالمين. على كل أن الحمد لله رب العالمين. فقط أنا أحببت أتكلم عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع مهم وهم يقعنوا فيه بالإسلام. Ich wollte nur über dieses Thema sprechen, obwohl das nicht so sehr direkt gehört, aber weil diese Leute immer über Islam schlecht reden, sagen ja, der Prophet Muhammad hat ein 9-jähriges Kind. Das ist kein Kind erstmal. Erstmal, das war kein Kind. Und zwar, zweitens, das war Offenbarung Allahs und das war eine spezielle Sache. Und Aisha, in damaliger Zeit war die Sache anders. Und Muhammad hat sich bewiesen. Nach zehn Jahren, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam starb, die war 19, die war schon Gelehrtin. Und die Leute, wieso reden sie nicht über dieses Thema dann? Dass eine Frau den Muslimen ihre Religion beigebracht hat. Das tun sie im Schubfach, ja? Warum? Darf sie nicht bestätigen, dass wir unsere Religion Gleichberechtigung haben? Und wenn eine Frau mehr Wissen hat als die Männer, dann lernen sie von ihr. Das sagen sie nicht. Aber die sagen nur die Themen, die für sie sozusagen wichtig sind, damit sie den Ruf des Islam schaden. Aber sie werden das nicht schaffen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Leute recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim wa kathira. عندكم سؤال تفضلوا، ما في سؤال خلينا نعم. تفضل حبيبي. عادي شو فيه؟ حبيبي عندنا في بلادنا المرأة تبلغ عمرها 7 سنوات. دي بغودة زاك ماني متى؟ زاني متى؟ هكا هيرة الديفاس والف؟ يا يا وشاو مال في في شين ديس ما شاء الله آخذ زي المباوخ اللهم يا يا Das ist die Sache. Das war vor 50, 60 Jahren normal. Doch. Bis heute in Afrika ist ein Mädchen mit 6 Jahren, die bekommt ihre erste Periode. 6 oder 7. Aber hier in Deutschland 12 oder 13. Aber in Norwegen. Regeln und vielleicht in diesen Alaska und sowas, die bleiben bis 18 manchmal. Wenn man nur überlegt, aber Leute, die blind sind oder verblindet sind, weil die die Wahrheit nicht hören wollen, die sind so, das ist Hass. Das sind Hassprediger, die die Wahrheit nicht hören wollen. Tausendmal sagen wir, es gibt keinen Wahhabismus. Wir sind kein Wahhabiten. Wir sind Muslimen. Und trotzdem sagt Wahhabi. قل لهم يا اخي والله نحن لا وهابيين الا شو بدك تعمل لهم شو بدك تعمل لك نسال الله السلامه طيب خير ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك morgen بارك الله فيكم sind wir in Düsseldorf und in Duisburg und übermorgen in Bochum ان شاء الله ساكن مشير ها مشي نعم ولا من دلوقتي كيس نقول عليكم السلام عليكم السلام إن عمر مشي يسلوك لا معنا بدهي معنا لا عندي شوارك عندي سؤالك في زين مورغن إن عمر مشي ناخ عصر أنا ما أعرف وما هو عندي أمنا خوش هزن فيها إن لويس بورك إيش وايس نيش هو ضيئة تهار تديها لازم قبل 14 يوم أخذوه وانت لا يخليها حتى اخترها شبه مين بده يروح معنا فيا ناجي خمسة شكري حيروح؟ بس ما مش فايز نجدي هم كل خمسة احنا خمسة يلا بدي يومكم من فان قضى تسعة ان شاء الله باركون تسعة ان شاء الله على تسعة ما اثنان ما تعول عليه خير ان شاء الله بارك الله فيكم لحظة خير ان شاء الله بارك الله فيكم دن بس موغن باذن تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ich denke, die wollen nicht bleiben.